Das Erwachen. Gegenüber, nach einer harten Nacht, hebt ein fetter Hund schwankend das Bein. Im grauen Licht formatiert die schöne Nachbarin die bunten Mülltonnen, erst nach Spektralfarben, dann nach Bouquet. In der verhassten Wäschespinne fängt sich der Wind in Plastiktüten und Nylonstrümpfen und ihr Rascheln erzeugt eine seltsame Sprache in mir, flüchtig. Fehlt mir kurz das Ich. Dann formatiere ich. Die bunte Luft, den grauen Hund, die fette Nachbarin, die schöne Wäschespinne, die verhasste Nacht. Schlüpfe in die Nylonstrümpfe, stecke mich in die Plastiktüte und warte erneut auf das Erwachen.